Atreo antwortete nicht. Fuchos Flug hatte plötzlich alle Kraft verloren. Er schleppte sich mühsam durch die Luft und sank tiefer und tiefer wie ein angeschossener Vogel. »Bastian«, brachte Atreo schließlich mit Mühe heraus, »was du da eben gesagt hast, kannst du nicht ernstlich glauben? Wir wollen es vergessen. Es ist nie gesagt worden.« »Na gut«, antwortete Bastian, »wie du willst. Ich habe nicht damit angefangen, aber meinetwegen schwamm drüber.« In der Ferne tauchte vor ihnen aus dem Orchideenwald Schloss Horog auf. Es sah tatsächlich wie eine riesige Hand mit 5 gerade hochgestreckten Fingern aus. »Aber eins möchte ich doch noch ein für allemal klarstellen«, sagte Bastian unvermittelt. »Ich habe mich entschlossen, überhaupt nicht zurückzukehren. Ich werde in Phantasien für immer bleiben. Mir gefällt es sehr gut hier, und auf meine Erinnerungen kann ich deshalb leicht verzichten. Und was Phantasiens Zukunft betrifft, ich kann der kindlichen Kaiserin 1000 neue Namen geben. Wir brauchen die Menschenwelt nicht mehr.« Fuchur machte plötzlich eine scharfe Wendung und flog zurück. »He«, rief Bastian, »was tust du? Flieg weiter! Ich will Horog aus der Nähe sehen.« »Ich kann nicht mehr«, antwortete Fuchur. »Ich kann wirklich nicht mehr.« Als sie später bei der Karawane landeten, fanden sie die Weggenossen in großer Aufregung. Es stellte sich heraus, dass der Zug überfallen worden war, und zwar von einer Bande von etwa 50 großmächtigen Kerlen, die in schwarzen, insektenartigen Panzern steckten. Viele der Wegbegleiter waren geflohen und kehrten nun erst einzeln oder in Gruppen zurück. Andere hatten sich tapfer zur Wehr gesetzt, ohne aber auch nur das Mindeste ausrichten zu können. Diese gepanzerten Riesen hatten jede Gegenwehr zunichte gemacht, als handle es sich für sie um ein Kinderspiel. Die drei Herren Hykrion, Hyspalt und Hydorn hatten sich heldenhaft geschlagen, ohne jedoch auch nur einen einzigen der Gegner zu überwinden. Schließlich waren sie von der Übermacht bezwungen, entwaffnet, in Ketten gelegt und fortgeschleift worden. Einer der schwarz gepanzerten hatte mit einer eigentümlich blechernen Stimme Folgendes gerufen: »Dies ist die Botschaft von Xaide, der Herrin auf Schloss Horog, an Bastian Balthasar Bux. Sie fordert, dass der Retter sich ihr bedingungslos unterwirft und ihr mit allem, was er ist, was er hat und was er kann, als treuer Sklave zu dienen schwört. Ist er dazu aber nicht bereit und sollte er auf irgendeine List sinnen, um den Willen Xaides zu vereiteln, so werden seine drei Freunde Hykrion, Hyspalt und Hydorn eines langsamen und grausamen Todes unter der Folter sterben. Er möge sich also rasch besinnen, denn die Frist läuft morgen mit Aufgang der Sonne ab. Dies ist die Botschaft von Xaide, Herrin auf Schloss Horog, an Bastian Balthasar Bux. Sie ist überbracht.« Bastian biss sich auf die Lippen. Atreo und Fuchur blickten starr vor sich hin, aber Bastian wusste genau, was sie beide dachten. Und gerade, dass sie sich nichts anmerken ließen, brachte ihn innerlich noch mehr auf. Aber jetzt war nicht der richtige Zeitpunkt, sie deshalb zur Rede zu stellen. Später würde sich noch die passende Gelegenheit finden. »Ich werde mich dieser Erpressung Xaides auf keinen Fall beugen, das ist ja wohl klar«, sagte er laut zu den Umstehenden. »Wir müssen sofort einen Plan entwerfen, wie wir die drei Gefangenen rasch befreien können.« »Das wird nicht leicht sein«, meinte Iluan. »Mit diesen schwarzen Burschen können wir alle nicht fertig werden, das hat sich ja gezeigt. Und selbst wenn du, Herr, und Atreo und sein Glücksdrache an unserer Spitze kämpfen, wird es zu lange dauern, bis wir Schloss Horog eingenommen haben. Das Leben der drei Herren liegt in Xaides Hand, und sobald sie merkt, dass wir angreifen, wird sie sie töten. Das scheint mir sicher.« »Dann darf sie es eben nicht merken«, erklärte Bastian. »Wir müssen sie überraschen.« »Wie können wir das?« fragte der Vierviertel-Troll, der jetzt sein zorniges Gesicht nach vorn gedreht hatte, was ziemlich erschreckend aussah. Xaide ist sehr schlau und wird auf jede Möglichkeit vorbereitet sein. Das fürchte ich auch, sagte der Gnomenfürst. Wir sind zu viele, als dass sie es nicht beobachten würde, wenn wir uns auf Schloss Horrock zubewegen. Ein solcher Herzog lässt sich nicht verbergen. Sie hat bestimmt Späher aufgestellt.